Anna ist jetzt 7. Sie mag ihre Stadt. Ganz besonders die Straße, wo sie wohnt. Hier trifft sie ihre Freundin Tina auf dem Weg zur Schule. Hallo Tina! Guten Morgen, Anna!